setze die Zukunft der Kohle mutwillig aufs Spiel, wenn sie die Subventionszusagen nicht einhalte, sagte Schröder der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Er reagierte damit auf das Gespräch zwischen Kohl und dem IG-Bergbauchef Berger. Dabei hatte Kohl deutlich gemacht, dass er der Steinkohlebergbau deutlich weniger Subventionen erhalten solle, als von der Gewerkschaft erhofft. Bundeskanzler Kohl ist am Abend zu einer 10-tägigen Reise nach Indonesien, den Philippinen und Japan aufgebrochen. Kohl will in den drei Ländern vor allem Wirtschaftskontakte fördern. Die Kanzlermaschine ist bis auf den letzten Platz ausgebucht. Denn neben den drei Ministern Rüttgers, Bötsch und Rexroth sowie zahlreichen Bundestagsabgeordneten sind auch 56 hochrangige Wirtschaftsvertreter an Bord. Erste Station wird Indonesien sein, wo ein Treffen mit Präsident Suharto auf dem Programm steht. Dabei will der Kanzler auch das Thema Menschenrechte ansprechen. Ein Treffen mit den Friedensnobelpreisträgern aus Osttimor steht dagegen nicht auf dem offiziellen Programm. Peter Ramp, Bonn. Der Streit um die Baumindestlöhne soll jetzt in einem Spitzengespräch beigelegt werden. Arbeitsminister Blüm lud heute Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbundes und der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände zu einem Treffen. Der Tarifausschuss hatte sich zuvor auch im dritten Anlauf nicht auf die Allgemeinverbindlichkeit der ausgehandelten Mindestlöhne einigen können. Bei dem wahrscheinlich größten Giftmüllskandal in der Geschichte der Bundesrepublik war auch Korruption mit im Spiel. Das sagte der Pressesprecher der Frankfurter Staatsanwaltschaft im ZDF. Aus ermittlungstaktischen Gründen wolle er sich aber zu den Korruptionsvorwürfen nicht weiter äußern. Bei der Razzia waren bundesweit 140 Gebäude durchsucht worden. 7 Personen wurden verhaftet. Sie sollen giftige Sonderabfälle als Altöl verkauft haben. Belgien hat angesichts der Kämpfe im Osten Zaires alle dort lebenden Belgier aufgefordert, die Region zu verlassen. In den vergangenen Tagen waren die Kämpfe zwischen der Armee von Zaire und den Tutsi-Rebellen eskaliert. Die Rebellen riefen nach Erfolgen im Kampf zum Sturz des Regimes von Diktator Mobutu auf. Die Republikaner haben sich für die Einführung der Todesstrafe ausgesprochen. Das Thema sei allerdings innerhalb seiner Partei umstritten, erklärte Landesvorsitzender Kees in Baden-Baden. Kees forderte außerdem die Halbierung des Stuttgarter Parlaments. Der Sport von heute. Boris Becker hat das Halbfinale beim Tennisturnier in Stuttgart erreicht. Der Weltranglisten-Sechste bezwang am Abend den Schweden Magnus Gustafsson überlegen mit 6:2 und 6:2. Becker trifft morgen auf den Amerikaner Michael Chung. Im anderen Vorschussrundenspiel stehen sich Pete Sampras aus den USA und der Niederländer Jan Simmering gegenüber. Anke Huber hat das Halbfinale beim Tennisturnier in Luxemburg erreicht. Die Weltranglisten-Vierte aus Karlsdorf bezwang die Weißrussin Natascha Zvereva mit 6:1 und 6:3. Im Halbfinale trifft sie auf die Turnierüberraschung Sido aus Frankreich. Werder Bremen hat seinen Heimnimbus gewahrt und Bayer Leverkusens Sprung an die Tabellenspitze verhindert. Beim schmeichelhaften 1:1 waren die Bremer durch einen umstrittenen Handelfmeter von Herzog in Führung. Die Leverkusener kamen in der 70. Minute durch Feldhoff zum Ausgleich. Im zweiten Spiel der Bundesliga besiegte Hansa Rostock St. Pauli mit 3:1. Die Frankfurter Lions haben den Mannheimer Adlern die Flügel gestutzt. Mit dem 3:4 im Südwestderby ging der Höhenflug der Mannheimer am 11. Spieltag der deutschen Eishockeyliga zu Ende. Während die Adler nach der ersten Saisonniederlage die Tabellenführung an die Kölner Haie verloren, bejubelten 7.000 Zuschauer in der ausverkauften Frankfurter Eishalle den ersten Lions-Sieg seit 5 Spielen. Die Kölner profitierten von Mannheims erstem Ausrutscher und stürmten mit dem 7:3 bei den Kassel Huskies an die Tabellenspitze. Die Zeit 23 Uhr und gleich 4 Minuten. Radio Regenbogen Verkehrsservice, zurzeit liegen uns keine Hinweise auf Störungen vor. Radio. Am Abend, Radio. Am Freitag, Radio. Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box, Blue Box. Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blue Box Banking. El, bist du bereit? Bereit für was? Die Party ankündigen hier, los! Jetzt kann die Post abgehen! Ja! Und hier ist er, euer Donnerhammer, eure echt ätzende Röhre! Darf ich vorstellen, Charlie? Oh, Mama Mia! Charlie, nur noch 2 Sekunden! Jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los! Jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los! Oh, Lasagne! Charlie, es geht los! Hey! My love will surround you. Jetzt gibt's diesen Song auch ganz offiziell nach Jammer zu kaufen. Future Breeze. My love. Dance Chart mäßig der Number One. El, was ist da los? Es hat keinen Sinn, ich kenne das Geräusch. Das sind Todesseufzer, die mache ich selbst jeden Morgen. Kelly, was hast du hier gemacht? Das ist die Radio-Single-Version, die ist nicht so gut, aber die Maxi-Version ist wesentlich besser. Aha! 23.08 Uhr am Freitagabend. El, hilfst du mir ganz kurz? Wir müssen hier eine kleine Reparatur machen. Komm, helf mir mal, den CD-Player mal hochheben. Der muss ich nicht tun? Nein, weil da ist ein kleiner Unfall passiert. Kelly, da bist du schuld. Ist schon gut. Unfälle passieren. Du bist der Beweis. Anschnallen, wir heben ab ins turbo-mega-starke Wochenende. Es gibt Action und Fun ohne Limit. Say yeah! Say yeah! Oh, hier ist der absolute Mega-Powerplay. Smoking weed in the street without cops harassing. Imagine going to court with no trial. Lifestyle cruising blue Bahama waters. No welfare supporters. More conscious of the way we raise our daughters. Days are shorter, nights are colder. Feeling like life is over. These snakes strike like a cobra. The world's hot, my son got knocked. Evidently, it's elementary. They want us all gone eventually. Trooping out of state for a plate. Knowledge, if coke was cooked without the garbage, we'd all have the top dollars. Imagine everybody flashing. Fashion, designer clothes. Lacing your click up with diamond rolls. Your people's holding dough, no parole, no rubbers. Going raw, imagine law with no undercovers. Just some thoughts for the mind. I take a glimpse into time, watch the blimp read, the world is mine. If I rule the world, imagine that. I free all my sons. I love them, baby. Black diamonds and pearls. Could it be, if you could be mine, we both shine. If I rule the world, still living for today, in these last days until it is. Paradise. paradise life relaxing. Black, Latino, and Anglo-Saxon. Armani exchange the range. Cash, lost tribe of Shabazz. Free at last, brand new whips to crash. Then we laugh in the iller path. The villa houses for the crew, how we do? Trees for breakfast, dime sexes have been stretches. So many years of depression make me vision the better living. Type of place to raise kids in. Open the eyes to the lies, history's told foul. But I'm as wise as the old owl. Plus the gold child, seeing things like I was controlling. Click rolling, tricking six digits on kicks and still holding. Trips to Paris, I civilize every savage. Give me one shot, I turn tripe life to lavish. Political prisoner set free. Stress free, no work release. Purple M3s and jet skis. Feel the wind breeze in West Indies. I think Coretta Scott King, mayor of the cities, and reverse things to willies. It sound foul, but every girl I meet to go downtown. I'd open every cell in Attica, send them to Africa. If I rule the world, imagine that. Thugs living worried, ducked down in car seats, heat's mandatory. Running from Jake, getting chased, hunger for papes. These are the breaks, many mistakes, go down out of state. Wait, I had to let it marinate, we carry weight, trying to get laced. Flip the ace, stack the safe, millionaire plan to keep the gap with the cocked hammer. Making moves in Atlanta, back and forth scrambler. Cause you can have all the chips, be poor or rich, still nobody want a nigga have a shit. If I ruled the world and everything in it, sky's the limit. I push the Q45 infinite, it wouldn't be no such thing. Is jealousy's a B felony. Strictly living longevity to the destiny I thought I'd never see, but reality struck. Better find out before your time's out. What the fuck? If I rule the world, imagine that. I free all my sons. I love them, baby. Black diamonds and pearls. Could it be if you could be mine, we both shine? If I rule the world, still living for today in these last days and times. If I for today in these last days and times. If I rule the world, if I rule, I free all my sons. I love them, baby. Black diamonds and pearls. If I rule, if I rule the world, if I rule the world. Ist das nicht stark? Das Ding wird eine Mega-Nummer. Hard attack. Ehrlich kann ich beruhigen, das ist schon in der Mega-Nummer. Ja! Wir müssen nachschauen, alle Elf-Freunde. Ab nächste Woche, ab kommende Woche, kommen neue Folgen von El Bandi. Nicht mehr auf RTL, sondern auf Pro7. Abends um 18.30 Uhr. Ja! Dann habe ich Kontakt mit der Kelly aufgenommen. Mit der Kelly persönlich. El, was sagst du dazu? Jetzt Kontakt mit deiner Tochter aufgenommen. Da bist du nicht so begeistert, oder? Das glaube ich. El, hä? Das ist gelogen. Das ist gelogen. Und sie sagt, sie ist sauer auf dich. Ach so, ein Scheiß sagt die? Ja. Sie wird mich mal besuchen hier im Studio. Ja, da machen wir dann einen internationalen Blondinentreff, wenn die da ist. Million, Million Miles from Home. Ja, El, und wenn dann deine Tochter da ist, dann ist für mich der Zeitpunkt gekommen, mich an sie ranzumachen. Sie kommt live zu mir im Studio, El, hä? Sie ist dumm wie die Nacht, aber ich würde für sie töten. Und mit dir fange ich an. Nee, da hast du keine Chance, da bist du nämlich nicht dabei. Da bist du nicht dabei, da könnt ihr Bandys gar nichts machen, wenn die Kelly zu mir kommt. Schnallst du nicht, was das bedeutet? Ja. Der schleimt sich ein. Ich kenne das, ich mach's auch so bei mir. Ja, ja. But jetzt kommt's raus. Ich meine, ich kenne das. Ich sehe das doch immer wieder im Fernsehen. Badkenstein, zunächst mal, was deine Hände so im Bett machen, gilt nicht als Einschleimen. So, jetzt halt er wieder sein. Und dann kriegst du von Einschleimern keine Einladung in die Oper. Hier. Wie von mir zum Beispiel, ja? L.A. Boom. Das heißt La Boheme, du Depri-Einheit. Kelly! Willst du Kelly tatsächlich mit einem total Fremden ausgehen lassen? Hör zu, Bud. Ich bin eine Frau. Und wir Feministen wissen ganz genau, wann es der Richtige ist. Es ist kein Mädchen auf der Welt dich. Genau! Also, I have one trip. Die Werbung. Hallo. Ran an die Waffeln. Größer, satter, lecker. Werbung. Supergut. Hey, guys. Let me tell you what you can do. If you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000. And right on. Ja, jetzt kommen die Termine von Charlie 2000 on the road. Und zwar für morgen Samstag, 26. Oktober, Neuried Altenheim. Direkt in der Nähe von Offenburg an der B36 in der Festhalle. Und mit dabei die Gruppe Box, B-O-X-Box. Die in Offenburger Gegend kennen ja die Gruppe Box mit Gary Preston und so weiter dabei. Eintritt kostet nicht extra mehr. So, dann ist noch dran, Harry Schried, zum zweiten Mal Harry Schried. Das ist ganz im Süden, Bad Säckingen, Todtmoos, da im Dreieck. In der Festhalle und im Elsass in Schwindratheim. Yeah, on the road again. Und am Sonntag, extra am Kaiserstuhl, weil da Feierlichkeiten sind, die sogenannte Kilby. Im Württembergischen heißt Kirby, aber heißt Kirby. Und da ist am Sonntag in der Festhalle Charlie 2000 in Weißweil am Kaiserstuhl. Ohoi! Und am Donnerstag, den 31. Freitag ist selbst ein Feiertag, Eldorado, Bad Säckingen, Diskothek Eldorado, Bad Säckingen, da bin ich selbst. Vielleicht eine Vorschau auf eine Woche später. Samstag, 2. November, Jungingen bei Hechingen Festhalle, Nimburg, Nähe Immendingen Festhalle und Münstertal im Schwarzwald auch Festhalle. The Mobile Roadshow. Schlafes Bruder. Filmpreisträger Josef Filzmeier erzählt in eindrucksvollen Bildern die Geschichte des Johannes Elias Alder, André Eisermann, mit dem Elias stimmt was nicht, Dana Wawrowa, ich liebe ihn, Ben Becker, niemand nimmt mir den Elias weg. Schlafes Bruder. Jetzt als Videokaufkassette überall im Handel. Bei Radio Regenbogen wird wieder quellefoniert. Wenn wir Sie anrufen, dann sollten Sie uns fix Artikel aus dem aktuellen Quellekatalog im Wert von 1.000, 2.000 oder 3.000 Mark nennen. Aber Achtung, wir brauchen Seitenzahl, Artikel und Preis. Das Quellefon bei Radio Regenbogen. Schnell bewerben jetzt unter 0621 33 75 240. Meine Quelle. Der Spaßstart ins Wochenende am Freitagabend. Das ist es, worum es geht. Ich will jede Menge Spaß haben. Was meinen Sie damit? Schlag auf Schlag, jede Woche, jeden Freitag bis tief in die Nacht. Freitagabend schrill. Jeden Freitag. Es war doch ein riesen Spaß. Nur für harte Nerven. Tüte. Ja. Und DJ Test. Neuvorstellung. Und der Song hat was an sich. Nachschubam Ventura, Birds. vielen Dank für die vielen Faxen, die schon eingetroffen sind, Nachtschwärmer. Unsere Faxnummer 061 3375 266. 061 3375 266. Vorher die Firma B&K gegrüßt in Ittersbach, weil die Nacht, Nachtparty. Was haben die wieder? Happy Night, ja. Dann kommt Jan Fax, auch in der Raststätte in Wieslau wird noch gearbeitet. Die grüßen Ralf und Söhne. Hallo. Natürlich. Was machst du für ein Gesicht wieder? Ach, der macht wieder ein Gesicht hin. El, was ist denn los? Hä? Ich will nicht bei dir sein, ich will Spaß haben. Hast du doch. 23 Uhr und gleich 32 Minuten Radio Regenbogen Verkehrsservice. Zurzeit liegen uns keine Hinweise auf Störungen vor. Radio. Am Abend. Radio. Am Freitag. Radio. Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blue Box Banking. Hol mir die heißen Scheiben aus dem Schrank. Die öden Sachen machen mich ganz krank. Gib mir den Sand, der mir den Kopf verdreht. Ich weiß genau, dass hier die Post abgeht. Ich schmeiß mal Rade an und bin nur drauf. Der Charlie baut mich immer tierisch auf. Er weiß genau, auf was ich steh. Ja, Charlie ist schon. Hey, hier geht's ans Wochenende. Wir wollen euch raushelfen aus eurer absolut uncoolen Situation. Genau. Jetzt beginnt das Leben. 100% mehr Spaß. Achtung. Und was liegt jetzt hier an? Unser Gewinnspiel. Passt mal alle auf! Schluss mit Langeweile! Mach mit beim Gewinnspiel! Anrufen, gewinnen und los! Wir suchen wieder fünf Interpreten. Ladies and gentlemen, put your hands together! 0, 1, 2, 8, 8, 8, 8. Attacke! Gesagt? Alles Kacke oder sowas? Eins für die Double, zwei für den Reim. Auf geht's rein, wir haben den Rhythmus. You've been homosexuals. Maybe you all are homosexuals too. Let's say hello to my music guy, Scoy. Zusammen hat, ruf bitte an, noch Schwimmer. Ich gewinne dir jetzt mal, Charlie. Klar, Charlie. Charlie! Natürlich. Charlie, klar mach ich Charlie. Dankeschön, Charlie. Oh, he's a dreamer. bisschen schwieriger, noch Schwimmer. Aber jetzt kommt gleich was, das kennt jeder. Hey. Zugeschaltet haben. Hier ist Radio Ringbogen. Hallo Nachtschwärmer. Das sind alles Pflichtsongs. Bei jedem DJ, oder? You and this again. Okay. Halte durch. Hier sind die Termine Party Time bei Charlie 2000. Und zwar heute, Samstag, 26. Abend. Immer 20 Uhr Einlass, Eintritt läppische 10 Mark. Da geht's also los. Zum Beispiel in Neuried-Altenheim, das bei Offenburg an der B36. Und da ist diesmal die Gruppe Box. Mit einem Auftritt dabei, der kennt Box, nicht? Aber die in der Ortenau, in Offenburg, die kennen die Gruppe Box, garantiert. Auch waren die in Karlsruhe bei dem Open, ja? Auf dem Marktplatz. So. Dann ist dran Herrischried, die Rotmooshalle in Herrischried. Das ist ganz im Süden, neben Bad Säckingen und im Elsass Schwindratheim. Und am Sonntag geht's nach Weißweil im Kaiserstuhl. Festhalle Weißweil. In Wieswil. Kilby in Wieswil. Ja. Übrigens, sag schon mal, von Samstag auf Sonntag muss man die Uhr umstellen. Da du keine Funkuhr hast, werde ich dir das machen müssen, oder? Wie viel Uhr ist es? Jetzt ist es 1.29 Uhr gleich, aber Samstag auf Sonntag muss man umstellen, ey. Ja. Vielleicht dann noch der Donnerstag, 31. Eldorado, Bad Säckingen, Diskothek Eldorado. Hallo, hallo. Und Samstag, 2. November, eine Woche später, zum einen Jungingen bei Hechingen, im Württembergischen, Nimburg bei Emmendingen und Münstertal im Schwarzwald. Und allen schönen Dank, die letzte Woche in Endingen waren und in Karlsruhe. War spitzenmäßig. Spieltrieb voraus. Jetzt geht's los! Und jetzt spiele ich was ein gleich. Und zwar machen wir jetzt Otto Spezial. Otto hat ja die Spezialität Hänsel und Gretel, das immer umzumünzen in andere Songs. Kennt ihr das noch, Schwimmer? Wir machen mal ein Beispiel auf seinem neuen Longplay. Da hat er zum Beispiel eine Einführung. Hänsel und das war eine Einführung nach Schwärmer. Jetzt macht er gewisse Songs auch. Ich möchte die Interpreten, die er jetzt hier bringt, alle. Aber heutzutage die Originale. Singt man Hänsel und Gretel doch ein bisschen anders. Hey, hey, hey, Otto! Hänsel und Gretel ist nun mal so, gehen nicht in Hexenwald long time ago. Where do they come from, where do they go? Frag doch nicht mich, frag Cotton Eye Joe. Hänsel und Gretel, heiter und froh, gehen nicht in Hexenwald long time ago. Warum so heiter, warum so froh? Frag doch nicht mich, frag Cotton Eye Joe, hey! Hey, hey, hey, hey. wie Cotton Eye Joe. Hänsel Gretel, heiter und froh, geht es den Hexen bald long time ago. Warum so heiter, warum so froh? Die Hexe sieht aus wie Cotton Eye Joe. Es gibt noch eine Version von Hänsel und Gretel. Und zwar hat sich mal vor einigen Jahren ein junger deutscher Sänger mit diesem Thema beschäftigt, mit dem Thema Hänsel und Gretel. Ganz besonders mit dem Thema Hexen, Herbert Grönemeyer. Hexen leben im Wald, Hexen wohnen im Knusperhaus. Hexen zaubern heimlich, Hexen sehen ihr wie anders aus. Oh, Hexen sind so. Wie heißt hier der Originalinterpret? Das ist die Frage. Da suche ich aber mehrere Nachtschwimmer. Hexen gehen die gerade. Hexen stehen ständig ziemlich kirm. Hexen gehen die spazieren. Hexen fliegen auf dem Besen rum. Oh, Hexen sind allzeit bereit. Bestecke dich mit Keksen und mit einer Süßigkeit. Hexen kneten Lebkuchen. Wann ist die Hexe eine Hexe? Otto, hier ist unser Gewinnspiel. Einen habe ich noch. Hänsel und Gretel aus der Vorstadt tragen heute Nasenringe aus Phosphor. Die Haare sind blau, die Lippen grün und Streichholz-Etiketten am Ohr. Sie stehen zusammen, dicht bei den Flammen, bis die Sonne untergeht. Die Feuerwehr hat es doppelt schwer, weil der Wind sich dreht. Das ist neu, das ist neu. Hurra, hurra, die Hexe brennt. Die Geschichte. Hänsel und Gretel, ja, die gehen in den Wald, denn zu Haus, da läuft es nicht. Sie kommen an ein Hexenhaus aus Pfefferkuchen weiß. Die Hex schaut raus, sagt, Blend to the heat, ich verstehe, sie ist heiß. Dradinen, schau, schau, die Hexe, die du weißt warum. Wir suchen 10 Interpreten Originale. Und ihr Nachtschwärmer, seid jetzt dran. Ruf mich an, wenn ihr 10 zusammen habt. Scusi, Senorita, willst du Knusperknäuschen? Mangiare, Capito. Pfefferkuchen ist ein geiles Zeug. Ich bin schon lull und lall. Entschuldigen Sie, ist das der Zug zum Knusperhäuschen? Super, spitze. Aber Otto, das muss weitergehen. Hänsel und Gretel gehen in den Wald. Aha, aha. Da war es finster und auch so tierisch kalt. Aha, aha. Sie kommen an ein Häuschen aus Pfefferkuchen fein. Aha, aha. Wo mag der Herr wohl von diesem Häuschen sein? Da, da, da. Da, da. Also, Neueste und er ruft ganz plötzlich, nein! Fass nicht die Dinge an, von der Verkuchen kriegst du Rinderwahn. Fass nicht die Dinge an, von der Verkuchen kriegst du Rinderwahn. Das Reis ein Blender, von der Verkuchen kriegst du Rinderwahn. Schau eure Kinder an, von der Verkuchen kriegen sie Rinderwahn. Es gibt noch eine Version von Hänsel und Gretel. Und zwar geht es hier um das Thema Hexen. Von einer, die ihr kennt. Sie wohnt im Hexenhaus und ist total im Trend. Sie kriegt Besuch von allen Männern aus dem ganzen Land. Und das schon ganz alleine macht die Sache interessant. Wird sie erkannt? Wisst ihr, wen ich meine? Hoch sind die Preise und breit sind die Beine. Man zahlt den Bar und dafür gibt es Sex. Achtung, meine Herren, hier kommt die Hexe. Wir suchen 10 Originalinterpreten bei Otto vom Hexenhaus. Zugabe! Zugabe! Otto! Ein kleines schönes Lied. Es geht um Ernährungsprobleme. Allergie auf Margarine, sie hat für mich viel zu viel Cholesterine. Ich habe eine Allergie auf Margarine. Hey, Margarine! Ich habe noch eine Version von Hänsel und Gretel. Eine habe ich noch. Im Walde steht ein Hexenhaus. Von der Stadt hier seine eigene Peepshow hat. Und jeder ist schon informiert. Die Hexe hat schon inseriert. Denn sie ist ja nicht schusselig. Verdient sich dumm und dusselig. Und draußen vor der großen Stadt steht der Jugendschutz, singt die Bünse an. Skandal! Im Hexenhaus, Skandal! Im Hexenhaus, Skandal! Ja, 01388000. Wer 10 in der Breiten zusammen hat, 10 Originale möchte ich. Otto, bitte. Otto. Okay. Einen habe ich noch. Habt ihr etwas Zeit für mich? Dann sing ich euch ein schönes Lied von Hänsel und Gretel Wohlgestalt auf ihrem Weg zum Wienerwald. 99 Pfefferkuchen wollte ich einmal versuchen. Wenn sie schwer im Magen liegen, steh ich auf und lass einen fliegen. Märchenwald wird Gretel panisch, Hänsel ist nicht da. Das kommt ihr spanisch, der knabbert immer zu. Am Knusperhäuschen, Hänsel bitte mach doch mal ein Päuschen, doch der frisst und frisst. Dann kippt er um und Szene drin, die will ich nach Schwärmer. Otto, machst du noch einen? Zugabe. Tausend Jahre gibt es jetzt das Märchen von Hänsel und Gretel. Und immer noch fallen die Kinder darauf herein. Hexe. Ich bin die Hexe. Ich bin so sexy. Ich bin die Hexe. Attention, attention to unknown flying object coming to the Knusperhäuschen. Identify as Hänsel und Gretel und sie düsen. Hier ist unser Gewinnspiel Otto Spezial. Also ein Heiler. Hänsel und Gretel sind es langsam leid, immer durch den Wald zu irren. Sie suchen eine Wohnung und eines Tages stößt das Hänsel auf eine vielversprechende Annonce. Knusperhaus im Wald, ohne Mietkaution, na wo gibt's das schon? 1400 kalt, Hexe inseriert, Hänsel interessiert, er unterschreibt gleich den Vertrag. Sie ziehen ein am selben Tag, doch in der gleichen Nacht trifft sie fast der Schlag. Das ist ja alles hier verbaut, das ist ja alles viel, viel kleiner, außerdem total versaut. Wie das hier aussieht, glaubt uns keiner. Das ist alles voller Krümel, voller Streusel, voller Schimmel, dieses Haus. Entschuldigung, da ziehen wir wieder aus. Entschuldigung, da ziehen wir wieder aus. Jetzt müssen wir 10 zusammen haben, oder noch einer? Mach schon mal noch einen, okay. Komm, probier's noch. Einhalte. Hänsel und Gretel sind jetzt mittlerweile berühmt geworden und Gretel ist der Erfolg ein bisschen zu Kopf gestiegen. Sie steht nur noch auf Geld und Hänsel klagt sein Leid. Meine Grete steht nur noch auf Riesenknete. Job, Almani, Calvin Klein, Hauptsache teuer muss es sein. Wenn ich Pfefferkuchen hole, ruft sie nur, wo bleibt die Kohle? Sie denkt leider nur an Kies, alles andere findet sie mies. So schön, nur noch Shopping zu gehen. Sogar der alten fiesen Hex gibt sie meine Euro-Schecks. Parfüm und Schmuck nur, weil sie denkt, was kostet die Welt? Zieht sie hier eine Riesenshow ab, leider nur mit meinem Geld. Das find ich scheiße. Da riecht die Scheiße. Dankeschön, Otto! Und da, ja, das ist der kleine Otto. Oh, jetzt gibt noch einen drauf. Holiday, und der Otto, der macht Holiday, Otto und Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo. Alles klar, danke, Otto! Angsthasen sollten Ohren sofort luftdicht verschließen. Radio. Oh, ja, Wahnsinn! Radio. Volles Rohr. Ja, du hast recht, Charlie. Ja, der Wahnsinn. Radio Regenbogen. Bomben-Sound hier. Das ist wunderbar. Ich kann mir dabei immer ganz befreit in die Hose machen. Der Wahnsinn. Und das Ganze wird auch noch live übertragen. Was für eine Blamage. Der Wahnsinn. Da fliegen euch die Sicherungen raus.